Kundgabe 4947. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.8.1950. Antichrist. Der Glaube ist in Gefahr. In unverantwortlicher Weise wird der Antichrist vorgehen gegen alle, die noch glauben an einen Gott des Himmels und der Erde. Denn er zwingt die Menschen zur Verleugnung ihres Glaubens, der von mir aus eine völlig freie Willensangelegenheit des Menschen ist. Er zwingt sie zur Androhung von Maßnahmen, die den Menschen unerträglich erscheinen, weshalb sie zu schwach sind zum Widerstand. Der Glaube ist in Gefahr. Dies soll allen zu denken geben, denen ich nahe trete durch meine Sendboten auf Erden, denen mein Wort vermittelt wird, das meine Sendboten empfangen haben von mir. Der Glaube ist in Gefahr. Wisset ihr, was es heißt, offen Stellung nehmen zu müssen und gleichzeitig größter irdischer Not entgegenzugehen? Wisset ihr, wie euch die Menschen jede einzelne Glaubenslehre zerpflücken werden und euch deren Sinnlosigkeit beweisen wollen und wie wenig ihr dagegen werdet erwidern können? Wisset ihr, wie schwer es euch gemacht wird, standzuhalten im Glauben an mich, euren Gott und Vater von Ewigkeit? Wie sie euch alles nehmen und zerstören werden, was euch bisher unantastbar schien? Brutal werden sie an allen handeln, die ihr Ansinnen, mich zu verleugnen, entschlossen ablehnen. Und angesichts dessen werden viele schwach werden und widerstandslos mich verraten. Denn ihnen fehlt die Kraft des Glaubens, die aus der reinen Wahrheit entspringt. Auf diese Zeit will ich euch aufmerksam machen und euch zuvor schon aufklären, weil ich um die Beschaffenheit jedes einzelnen Menschen weiß und um die geistige Not, in die ihr geratet, durch das Wirken meines Gegners, der sich durch diese Maßnahmen des Antichristen deutlich erkennen lässet. Und ich will euch über seinen Erfolg in Kenntnis setzen, dass er viele Anhänger finden wird, weil er kämpfen wird mit viel List und Gewalt. Ihm wird es gelingen, was vielen vorher nicht gelungen ist. Er wird den Glauben zum Wanken bringen, der unerschütterlich schien. Er wird Glaubenslehren umstürzen mit Leichtigkeit. Denn er kann gut das Wort führen und wird den Menschen das Irrige ihres Denkens beweisen. Und die mich nicht im Herzen tragen, werden ihm zujubeln und Recht geben und seine Macht noch erheblich verstärken. Er wird erreichen, was keiner zuvor erreicht hat, eine Macht zu stürzen, die unüberwindbar galt. Doch eine Mauer wird er nicht einreißen können. Einen Widerstand wird er finden, und zwar dort, wo meine Streiter stehen, unter meiner Führung. Dort rennet er vergeblich an, denn meine Streiter sind unbesiegbar, weil der Schild des Glaubens sie deckt, der so lebendig ist, dass er selbst in sich Kraft ist und nicht erschüttert werden kann. Diese meine Streiter beziehen die Kraft direkt von mir, denn sie werden mich hören und auch sehen können und keiner Versuchung erliegen. Sie werden wissend sein und deshalb auch erkennen, welche Stunde geschlagen hat und wie nahe es zum Ende ist. Das rechte Wissen gibt den meinen Kraft, auszuharren bis zum Ende. Das rechte Wissen aber fehlt der Mehrzahl der Menschen, und so es ihnen zugetragen wird, nehmen sie es nicht an. Ich aber weiß um das Kommende und möchte euch helfen und kann dies nur in der Form, dass ihr wahrheitsgemäß aufgeklärt werdet über den Kampf des Lichtes gegen die Finsternis in der letzten Zeit vor dem Ende, über die große Macht meines Gegners und über die noch größere Liebe eures himmlischen Vaters und seine Gnade, die allen denen gilt, die sein bleiben wollen, also den ernsten Willen haben, der kleinen Herde anzugehören, deren Hirt ich bin, und die ich darum nicht verlassen werde, im schlimmsten Glaubenskampf, den die Menschen dieser Erde noch vor ihrem Ende erleben. Amen.